Kundgabe 6340. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.08.1955. Gnadenmittel. Weg mit Gott. Noch ist eine Zeit der Gnade. Noch suche ich, euch Menschen durch allerlei Mittel zur Umkehr zu bewegen oder zur Vollendung zu führen. Nur darf euer Wille nicht ganz widersetzlich zu dem meinen sein. Wenn ihr Menschen euch aufbäumet wider mich, wider euer Schicksal und wider alles, was euch noch zum Heile gereichen soll, dann sind meine Gnadenmittel wirkungslos. Und dann ist auch euer Leben gefährdet, das Leben der Seele. Denn sie verfällt dem geistigen Tode. Ihr Menschen müsset euch fügen meinem Willen. Ihr müsset es einsehen, dass ihr selbst machtlos seid und euch widerstandslos dem ergeben, der die Macht hat über Himmel und Erde. Und nur durch diese widerstandslose Hingabe werdet ihr euch auch euer irdisches Leben verbessern und dann auch die Gnadenmittel auf euch wirken lassen und Erfolg haben für eure Seele. Es ist die Zeit des Endes und darum eine große Notzeit, weil ich den Menschen noch helfen will zur Umkehr oder zur Vollendung. Es wäre wahrlich keine Liebe meinerseits, wenn ich euch Menschen eurem Schicksal überlassen und euch also ein freies, sorgenloses Erdenleben ohne Elend und Not bereitete. Denn es würden dann sicher eure Seelen verloren gehen, weil der innere Antrieb zum Aufstieg nur noch in sehr wenigen Menschen vorhanden ist. Ich muss euch beistehen, weil ich euch liebe. Und meinen Beistand kann ich euch nur so gewähren, wie ich ihn als segenbringend erkenne, indem ich euch hart anfasse, um euch zur Besinnung zu bringen, da ihr kurz vor dem Ende steht und Eile geboten ist. Doch ein jeder Mensch kann sich selbst sein Erdenlos verbessern, wenn er in Gemeinschaft mit mir den Erdenweg wandelt, wenn er sich enger an mich anschließt und darum jeden Fall in die Tiefe unmöglich macht. Und dann werde ich ihn auch so führen, dass sein irdisches Leben leicht tragbar ist. Denn dann benötige ich keine scharfen Hilfsmittel mehr, weil ich ihn gewonnen habe für mich. Doch solange mir der Mensch noch Widerstand leistet, spürt er nur die Last, nicht aber meine Hilfe. Doch meine Liebe gilt auch ihm und suchet ihn zu gewinnen, nur mit anderen Mitteln, die aber dennoch Gnadenmittel sind, weil sie nur die Rückkehr meiner Geschöpfe zu mir bezwecken und erzielen sollen. Wie gering aber sind diese Leiden und Nöte gegen die Qualen einer Neubannung in der festen Materie, die euch Menschen aber unwiderruflich beschieden sind, wenn ihr euch nicht beuget unter meinen Willen in dieser letzten Zeit vor dem Ende. Nichts anderes will ich durch Leiden und Nöte erreichen, als dass ihr zu mir kommet, der ich jederzeit euch helfen kann und helfen will. Ihr seid mühselig und beladen. Ihr wisset doch einen, der euch rufet zu sich. Folget seinem Ruf. Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und es gibt nichts, was ich euch versage, wenn es nur euch zum Seelenheil gereichet. Reihet euch ein in die Schar meiner Kinder. Stellet euch nicht abseits im Eigenwillen oder Trotz, sondern kommet auch ihr, die ihr mir noch fern seid, und gebet euren Widerstand auf. Denn euren Weg mit mir zu wandeln ist wahrlich leichter und schöner, denn ich führe euch so, dass ihr mühelos euer Ziel erreichet. Nur führt mein Weg abseits der Welt. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist eure wahre Heimat, die euch aufnimmt, wenn ihr dereinst die Erde verlassen müsstet. Nur ein kurzer Erdenweg liegt noch vor euch, aber er reichet aus, dass ihr zum rechten Ziel gelanget. Doch übergebet euch für diese letzte kurze Wegstrecke widerstandslos mir und meiner Führung, und ihr werdet es nicht bereuen, dem gefolgt zu sein, der euer aller Vater ist, der seine Kinder führen will, zur ewigen Seligkeit. Amen.